Das Deutsche Historische Institut in Rom ist unter den deutschen historischen Auslandsinstituten das bei weitem älteste. 1988 konnte es auf dem Kapitol in Gegenwart der Staatspräsidenten beider Länder seine 100-Jahr-Feier begehen. Dieses Jubiläum gab ja Gelegenheit, über die Geschichte des Instituts zu forschen und zu schreiben. Das lässt sich nachlesen. Ich darf mich darum in der Kürze der verfügbaren Zeit auf ganz wenige Punkte seiner Geschichte beschränken. Anlass zur Gründung einer preußischen historischen Station war, wie für andere Institute in Rom, die Öffnung des Vatikanischen Archivs durch Papst Leo XIII. Zwar erhoben sich damals Stimmen, die nicht recht einsehen wollten, was Preußen in Rom zu suchen habe, die also lieber ein Institut, wie es damals hieß, in St. Petersburg gesehen hätten. Das wäre heute eine faszinierende Perspektive. Aber die Einsicht setzte sich durch, dass aus keinem anderen Archiv so viel für die deutsche Geschichte herauszuholen sei wie aus dem Vatikanischen. Dem entsprachen die ersten großen Institutsprojekte, die wir noch heute beharrlich weiterführen, die Berichte der päpstlichen Nunzien aus dem Deutschland der Reformation und der katholischen Reform und das Repertorium Germanicum, das aus sämtlichen vatikanischen Registerserien sämtliche deutschen Betreffe sammelt. Ich glaube, dass die Mitarbeiter des Instituts im Laufe der Geschichte weit über 1 Million vatikanische Stücke dafür durchgesehen haben. Unter den frühen Direktoren seien nur zwei genannt. Ludwig Quidde, weil in anderem Zusammenhang ihn womöglich bekannt, nämlich als Autor des Pamphlets gegen Wilhelm II., Caligula. Dann als Pazifist 1927 den Friedensnobelpreis bekommen. Ich glaube, unter den Instituten hier im Raum gibt es sonst keines, das einen Friedensnobelpreisträger als Direktor hat. Vor allem aber Paul Fridolin Kehr, ein unvergleichlicher Editor, wie Sie wissen, ein bedeutender Wissenschaftsorganisator. Zeitweilig war er nicht nur gleichzeitig Direktor des Römischen Instituts, sondern auch Präsident der Monumenta Germania Historica, Generaldirektor der Preußischen Staatsarchive und Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche Geschichte. Das hieße heute Fuhrmann, Öxler, Esch und noch mehr in einer Person. Er hat das Institut geprägt wie kein anderer und vor allem durch die Herausgabe des Papsturkundenwerkes Italia Pontificia und durch seine Persönlichkeit den Respekt der italienischen Kollegen gewonnen. Zwei Kriege unterbrachen die Arbeit des Instituts. Beide Male wurde die Arbeit wieder aufgenommen mit dem Zuspruch der italienischen Freunde, ohne den wir auch heute noch, ich nenne nur unseren Freund Girolamo Arnaldi, unsere Aufgabe nicht erfüllen können. Die von Kehr früh geschaffene kunsthistorische Abteilung, die damals in geradezu interdisziplinärer Arbeit, avant la lettre interdisziplinär, Arbeiten etwa über die Kastellbauten Süditaliens machten, musste in der finanziellen Krise nach dem Ersten Weltkrieg abgegeben werden an die junge Bibliotheca Herziana. Eine musikhistorische Abteilung wurde unter Walter Holzmann 1960 angegliedert, gerade rechtzeitig, so könnte der Historiker im Nachhinein sagen, um an den damaligen Aufbruch der italienischen Musikwissenschaft nehmend und gebend teilzuhaben. Unsere musikhistorische Bibliothek ist in Rom nahezu konkurrenzlos und dementsprechend stark frequentiert. Unter Gerrit Tellenbach wurde, ich nenne hier nur die Wachstumsringe des Institutes, unter Vermehrung von Stellen und Mitteln vor allen Dingen die Erforschung des 19. und 20. Jahrhunderts in Angriff genommen, die Toskana-Forschung wieder aufgegriffen, unter Reinhard Elze die Faschismusforschung weiter ausgebaut und in Zusammenarbeit mit dem Institut mit Evil Canon Law in Berkeley die Katalogisierung der juristischen Handschriften der Vatikaner gefördert und so weiter. Soweit allzu knapp die mehr als 100-jährige Geschichte. Nun zu Gliederung und Aufgaben heute. Das Institut untersteht dem Bundesministerium für Forschung und Technologie. Zunächst eine Vorstellung von der Größenordnung. Das bemisst man ja eigentlich immer am praktischsten nach drei Größen, finde ich. Personalstärke, Etat und Bücherbestand. Augenblicklich sind wir um die 45 Personen, je nach Stipendiatenzahl, davon Historiker und Musikhistoriker immer zusammen, 15 Wissenschaftler plus auf Jahresstipendien umgerechnet ungefähr 7 Stipendiaten. Die weitere Personalgliederung ersehen Sie aus dem Blatt in der ausgeteilten Broschüre. Gesamtetat gegenwärtig rund 5,5 Millionen. Buchbestand, historische und musikhistorische Bibliothek 170.000 Bände. Besucherzahl der Bibliotheken 1992 4.300. Um auf das wissenschaftliche Personal nun und die wissenschaftlichen Unternehmungen zurückzulenken. Also 15 Wissenschaftler auf Zeit, davon 8, also gut die Hälfte, auf Dauer besetzt, 7 auf Zeit. Das Verhältnis von Dauer- und Zeitstellen wurde schon mehrmals heute angesprochen und das ist ja sehr kennzeichnend für ein Institut. Wir haben uns für diese relativ starke Fluktuation entschieden, aus der Überlegung heraus, dass das erstens für den wissenschaftlichen Nachwuchs an den deutschen Universitäten sehr wichtig sei, wenn etwa für Habilitationsvorhaben regelmäßig die Möglichkeit zu einem intensiven Forschungsaufenthalt im Ausland gegeben ist, und zweitens, dass ein solcher Austausch auch für das Institut selbst notwendig sei, denn ein solches Auslandsinstitut ist viel mehr als eine Universität in Gefahr, ein stehendes Gewässer zu werden, um es mal sehr drastisch zu sagen. Diese Option bringt, das muss ich sagen, gewisse Unbequemlichkeiten mit sich, denn weil Daueraufgaben nur an Dauermitglieder gegeben werden können, kann der Direktor nicht so viel delegieren, wie er wohl möchte. Ob sich das in Zukunft so weiter halten lässt, ist die Frage. Wir haben an solchen ständigen Mitarbeitern neben dem wissenschaftlichen Bibliothekar, wir haben immer schon einen wissenschaftlichen Bibliothekar gehabt, das wünsche ich allen Schwesterinstituten, zwei Referenten für das Mittelalter, zwei für die Neuzeit, die dann jeweils auch wichtige weitere Daueraufgaben übernehmen, also die Redaktion der Institutszeitschrift, die monographischen Publikationen, die Stellvertretung des Direktors. Nun die nur auf Zeit ans Institut berufenen Wissenschaftler, um auch hier zu besserer Klarheit einfach zwei zu teilen, diese befristeten Arbeitsverhältnisse, diese Rotation, wenn sie sich einsetzen, erstens direkt für Institutsprojekte im eigentlichen Sinn oder eben zweitens für begrenzte, auf italienische Archive angewiesene und uns einleuchtende Forschungsvorhaben, also meistens Habilitationsarbeiten. Das bringt uns mit den heutigen Forschungsansätzen an deutschen Universitäten zusammen und das scheint uns auch dringend notwendig, damit wir zwischen unseren 100-jährigen Langzeitprojekten nicht verschimmeln. Nun, die Gefahr zu verschimmeln ist im Boden nicht ganz so stark. Herr Arnaldi sprach es schon an. In Rom gibt es durch die sogenannte Union, in der allein 22 wissenschaftliche, nicht Kultur, wissenschaftliche Institute aus 16 verschiedenen Nationen zusammengeschlossen ist, ein Zentrum geisteswissenschaftlicher Forschung, wie sozusagen nirgendwo sonst in der Welt. Also Anregungen im Prinzip genug und neue Forschungsansätze unbedingt erwünscht. Aber ein solches Institut muss ja auch zum Beispiel Kräfte frei haben, wenn beispielsweise eine bisher unzugängliche Registergattung geöffnet wird, wie zum Beispiel im Augenblick für uns die Akten der Penitenziarien, der obersten Bußbehörde, aus der wir eine Parallelserie zum Repertorium Germanicum machen wollen. Neue Archivserien statt neuer Fragestellungen, das mag manchen von Ihnen vielleicht etwas traditionell erscheinen, aber ich rechne das unter unsere Serviceleistung, denn wir erschließen solche Serien Jahr für andere. Jüngst wurden uns durch Kardinal Ratzinger erstmals die Akten der Indexkongregation zugänglich gemacht, natürlich nicht zu systematischer Bearbeitung, aber schon die vereinzelte Beschäftigung mit solch unbekannten, verschwiegenen Akten ist so aufregend, dass wir dafür gerne mal eine aktuelle Fragestellung hingeben oder noch besser eine solche auf dieses Material anwenden. So viel zur Frage neuer Ansätze und Projekte, zur Funktion des Instituts sozusagen als Durchlauferhitzer für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Wir haben für solche Vorhaben bisher immer 3 Jahre gegeben. Im Übrigen ist es solchen Habilitanten verschiedentlich gelungen, im Anschluss daran noch ein einjähriges Habilitantenstipendium zu erhalten. Sie bleiben dann weiter im Institut, belasten aber nicht mehr unseren Personalleiter. Ich bin ohnehin der Meinung, dass nach Ende unserer Förderung für die sanfte Rückkehr der jungen Wissenschaftler an die Universitäten, überhaupt nach Deutschland, von anderer Seite mehr getan werden müsste. Vor allem von Seiten der Universität, die zu unseren 3 Jahren daheim dann ruhig 1 bis 2 Jahre hinzugeben dürfte. Dieses Problem der Rückkehr, der weichen Landung, ist für die durch Institute laufenden Nachwuchs das zentrale Problem. Wenn man die Institute nicht einfach fernab neben die Universitäten setzen will, sondern in die Förderung des Hochschullehrernachwuchses einbeziehen, das ist in Paris leichter, weil man von dort auch als Habilitierter sich deutschen Universitäten legen kann, dann muss an dieser Stelle etwas geschehen. Wir können dieses Problem von uns aus nicht lösen, aber ich darf hier nicht nur von den Erfolgen, sondern ich muss auch von den Sorgen unseres Institutes sprechen. Eine Sonderstellung unter den kurzfristigen Institutsmitgliedern nimmt bei uns der sogenannte Gastdozent ein. Das sind frisch Habilitierte, die in Rom noch einmal ein Jahr auf Tauchstation gehen können, bevor dann das Vorlesungsschreiben über ihn zusammenschlägt. Ich freue mich besonders, wenn auf dieses römische Gastdozentenjahr dann bald ein Ruf auf einen Lehrstuhl folgt. Das ist auch vor kurzem wieder so gewesen. Es versteht sich, dass auch diese Position für mich ein bisschen wie für Neuzeitler gleichermaßen gedacht ist. Nun, zeitlich befristete Anstellungen setzen wir nicht nur für die Förderung solcher Habilitationsvorhaben ein, sondern auch für die langfristigen Institutsprojekte. Ich sage das mal an einem Beispiel. Das alte bedeutende Institut, das schon genannte Laboratorium Germanicum, wird sogar ausschließlich auf diese Weise vorangetrieben, nämlich durch niedersächsische Archivare, die für jeweils 3 bis 4 Jahre von der niedersächsischen Archivverwaltung, mit der wir seit 1965 ein entsprechendes Abkommen haben, an das Institut abgeordnet werden. Das ist eine Formel, die sich sehr bewährt hat und die ich nur empfehlen kann. Darüber hinaus setzen wir natürlich aus dem zentralen Wissenschaftstitel, also 531.05, der sich ja bei Nähe und Zusehen als sehr geeignet für viele Arbeiten eben erweist, Werkverträge ein, soweit das die strengen Bestimmungen zulassen. Endlich noch die Stipendiaten. Unser Titel reicht, wie gesagt, für knapp 6 Jahresstipendien, aber wir vergeben natürlich auch für weniger als 6 Jahre. Wir haben im Übrigen immer einen jungen italienischen Historiker bei uns, nach dem Dottorato di Ricerca, also künftige Hochschullehrer. Das war bisher immer eine ganz besonders menschlich und wissenschaftlich erfreuliche Erfahrung, auch wenn ich mir nicht einbilde, dass dadurch notwendig der Ruf unseres Instituts gewährt wird, denn von innen gesehen sehen wir sehr viel alltäglicher aus als bei einer 100-Jahr-Feier von außen. Für unsere Publikationen, um zum Schluss zu kommen, Zeitschriften, Serien, beides im Plural, verweise ich auf das ausgeteilte Heft über die Funktion eines Auslandsinstitutes, das ja per Definition im Ort des Austausches ist, spreche ich hier nicht, denn in dieser Situation sind auch andere nur die individuellen Züge unseres Instituts. Und um abzuschließen, von den Aktivitäten des Instituts, also Kongressen, öffentlichen Vorträgen, internen Referaten, will ich hier nicht sprechen, darüber unterrichten unsere Jahresberichte, aber vielleicht doch eines: Das Institut will nicht nur Forschung regieren, sondern auch historische Kenntnisse und italienische Landeserfahrung direkt an Studierende abgeben. Darum unsere Rom-Seminare oder Rom-Kurse, die Einladungen an Historikerinnen und Historiker aus den neuen Bundesländern als Gäste an das Institut. In diesem Jahr waren es bisher 5. Die wissenschaftlichen Exkursionen mit den Stipendiaten, denn auch ein Forschungsinstitut, meinen wir, sollte nicht nur Publikationen produzieren, sondern junge Menschen an Rom teilhaben lassen. Danke.